und herzlich willkommen zu Questlog, dem Podcast der 100-Questen-Gesellschaft. Und hallo, sagen wie immer ich bin der Olli. Und der André, hallo. Hallo André, und worüber reden wir heute? Wir wollen einmal die Vergangenheit Revue passieren lassen, nämlich was in unserer langen Pause so gewesen ist, plus alles, was so aktuell gerade anliegt mit der Spielmesse jetzt gerade zu dieser Zeit und einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Und mit langer Pause ist natürlich die Pause des Questlog gemeint. Ich glaube, der letzte Podcast, den wir gemacht haben, ist jetzt knapp 2 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist aber dann hinter den Kulissen einiges passiert. Wir waren sehr umtriebig, aber zum Podcasten sind wir leider nicht gekommen. Da kam ein bisschen zu viel echtes Leben dazwischen. Aber wir haben in der Vergangenheit einiges an Dingen getan und an Publikationen rausgehauen, nicht wahr? Ja, also unser letztes Podcast ging um das Thema M-Space und M-Space ist tatsächlich dann auch im April 22 erschienen. Wir haben das Crowdfunding also erfüllt. Ein schönes Hardcover-Buch mit allem, was man so zu einem Science-Fiction-W100-Rollenspiel braucht. Zeitgleich ist das Abenteuerheft Flucht auf Mosek Un erschienen, dass man so die M-Space-Regeln auch gleich in einem Abenteuer einsetzen kann. Dazugekommen ist noch ein kleines Regelheftchen namens Feuerwaffen. Das kann man sowohl für M-Space benutzen als auch für Mythras. Umfasst Feuerwaffen von Schwarzpulverwaffen bis hin zu Gauss-Gewehren und Laserpistolen. Insofern ein gutes Verbindung auch zwischen M-Space und Mythras. Ja, und weil es gerade fertig war, haben wir auch noch ein weiteres Heft aus unserer Mythras-Kampfmodulreihe rausgebracht, nämlich Wappne dich. Und in Wappne dich geht es diesmal darum, wie man übergroße Gegner besiegt. Okay, das war das M-Space hauptsächlich aus dem Crowdfunding und die beiden Hefte. Und wir haben auch noch Regelbücher nachgedruckt. Ja, was man draußen auf der Straße, was unsere Fans und in den Läden natürlich nicht so zum Tragen kommt, ist einfach, wenn irgendwas nachgedruckt wird. Wir mussten Classic Fantasy, das Dungeon-Abenteuer auf W100-Art nachdrucken. Jetzt in dem Nachdruck prangt auch endlich das 100-Questen-Logo auf dem Cover. Mythras ist uns, das Regelbuch ist uns mal wieder ausgegangen, sodass wir das auch nachdrucken mussten. Und weil wir gerade schon dabei waren, haben wir eine Besonderheit gemacht, nämlich wir haben dasselbe Buch gedruckt, bloß diesmal im Comic-Format, also genau auf dem halben Weg zwischen DIN A4 und DIN A5, aber auch als Hardcover, auch mit Lesebändchen, bloß eben alles einen kleinen Schritt kleiner. Dafür spart man einen Zehner in der Kompaktausgabe. Genau, wir hatten das ja schon mal gemacht mit der Taschenausgabe, die war noch ein bisschen kleiner und als Softcover, als günstige Variante für 20 Euro, glaube ich, gab es die exklusiv bei uns. Und das normale Regelbuch, DIN A4, kostet 40 Euro und jetzt so ein Zwischenformat, so ich sag mal so ein Tablet-Format, so B5 oder was das ist. Aber allerdings als Hardcover und das ist für mich auf jeden Fall die super Mischung zwischen praktikabel und gut handhabbar, aber auch noch gut lesbar. Von daher, für mich auf jeden Fall Highlight unsere Kompaktausgabe. Ist für mich ein guter Kompromiss, falls irgendjemand nicht hauptsächlich Mythras spielen will, sondern eher auf unsere Quellenbücher oder Kampagnen steht und einfach nur die Regeln braucht, um diese zu spielen. Der hat dann eben die Kompaktausgabe da stehen und will sich vielleicht nicht so stark in die Regeln reinfuchsen, um die Sachen zu spielen, die Hintergründe und die Kampagnen zu spielen, aber hat dann alle Referenzen am Tisch und hat nicht so viel Geld ausgegeben. Genau, ist auf jeden Fall ein tolles Buch und exklusiv bei uns erhältlich auf der Website oder falls wir mal auf irgendwelchen Messen oder Cons rumlungern. Oder auf unserem eBay-Account. Oder auf dem eBay-Account, sehr gut. Okay, so, was ist noch passiert seitdem? Ja, dann haben wir jetzt endlich nach Jahren zwei größere Projekte fertiggestellt und haben die beide in einer Hauruck-Aktion gecrowdfundet. Naja, Hauruck kann man nicht unbedingt sagen, das war schon gut geplant, also von uns aus gut geplant. Ob ihr es so wahrgenommen habt, das überlasse ich euch. Aber Hauruck im Sinne von, es mussten zwei Crowdfundings sehr schnell hintereinander passieren. Das eine ist die Saga von Silber und Wahnsinn, die lange Kampagne von Steffen Schütte, 13 Abenteuer in 2 Hardcover-Bänden, ehemals für Sturmbringer geschrieben, dann für Mythras konvertiert und natürlich um alle copyrighteten und urheberrechtlich geschützten Begriffe bereinigt, sind ins Crowdfunding gegangen, das war erfolgreich. Es sind jetzt 2 Hardcover-Bücher tatsächlich geworden und jedes der beiden Hardcover-Bücher hat zusätzlich auch noch ein Handout-Heft bekommen, was mit dem Buch automatisch mit dazukommt, gleichzeitig mit ausgeliefert wird. Beide Bücher werden separat erhältlich sein, denn man kann den ersten Teil der Kampagne Toriachs Kinder für sich spielen. Wenn die ersten 6 Abenteuer beendet sind, hat man einen Teilerfolg geschafft und kann die Kampagne dort eigentlich, wenn man möchte, beenden. Oder eben mit dem 2. Band über den Rand der Welt weiter fortsetzen die Reise und die restlichen 7 Abenteuer spielen. Es ist aber auch möglich, nur den 2. Band zu spielen und den 1. auszulassen. Deswegen erscheinen beide Bücher separat. Wenn man die vielleicht in zwei Etappen kauft, ist es auch fürs Taschengeld ein bisschen bezahlbarer. Aber wir raten natürlich dazu, die Kampagne in allen 13 Teilen durchzuspielen. Definitiv. Also man kann das schön machen, aber das ist auch, glaube ich, vom Service her völlig in Ordnung. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, direkt beide Bücher zu nehmen und das ganze komplette Ding zu spielen. Nicht jetzt, da geht's weniger ums Geld, sondern da sind einfach so viele abgefahrene Ideen drin und das ist teilweise so absurd geschrieben. Das ist echt ein absoluter Klassiker. Also das lohnt sich wirklich. Es ist alles das enthalten, wofür man Steffen Schütte kennt und liebt. Ja, und das Ding, wann war das angekündigt? Irgendwie Anfang der 90er, Mitte der 90er sollte 93. das mal erscheinen? Es hätte 93 erscheinen sollen. Es hätte 93 und erscheinen sollen und schwupps, 30 Jahre später schon ist es da. Richtig, das ist kaum zu glauben, ne? Es ist, wie schnell sowas gehen kann. Wahnsinn. Ja, okay. Im Laufe dieses Crowdfundings ist noch etwas passiert, nämlich es gibt 2 weitere Abenteuer von Günter Dambachmeier, die er damals als Fanzines herausgegeben hat in Österreich. Handgeletterte Hefte mit selbst illustriert, selbst kartografiert, die ebenfalls für Sturmbringer geschrieben waren, die aber so wenig Sturmbringer-Begriffe enthalten, dass sie relativ universell verwendbar sind. Da wir sie aber sowieso konvertieren mussten, haben wir sie einfach so konvertiert, dass sie in unseren Sturmbringer-Klon der Saga von Silber und Wahnsinn angesiedelt wurden und jetzt parallel dazu einfach aus ohne Crowdfunding natürlich einfach so nebenbei mit erscheinen. Die Moro von Sascha werden 2 Abenteuer in den Neuen Reichen werden also auch jetzt zur Messe verfügbar sein. Genau, also wer die Saga von Silber und Wahnsinn kann da direkt auch mal einen Blick reinwerfen und ist jetzt auch nicht mehr handgelettert, glaube ich, ne? Nein, es ist nicht mehr möglich. Es war nicht mehr möglich. Nein, wir haben es schon komplett gelayoutet und überarbeitet und ist ein schönes Heft geworden auf jeden Fall. Ja, wir haben so viel davon erhalten, was das Heft schön gemacht hat und Günter Dambachmeier mit seinen handgeletterten Sachen. Wenn du Begriffe ändern musst und ein bisschen Regeln ändern musst, dann kannst du ja schlecht die Lücken irgendwie mit Tippex übermalen und einfach durch Mythos-Begriffe ersetzen. Das ganze Layout hätte es ja komplett zerschossen, also mussten wir es leider komplett abtippen. So, und du sagtest auch, dieses Abenteuer war selbst illustriert. Die Saga von Silber und Wahnsinn haben wir natürlich auch illustrieren lassen und das ist auch eine kleine Besonderheit, ne? Ja, denn Steffen Schütte hat ihm war es einfach wichtig, dass das Ding endlich mal erscheint und nicht unbedingt, dass er Geld damit verdient. Also hat er uns es uns zur Verfügung gestellt und hat gesagt, mach das, Hauptsache es erscheint endlich mal. Ja, und dadurch, dass wir keine Übersetzungskosten haben, kein Wunder, ist ja ein deutscher Autor, aber auch keine Autorenkosten eigentlich in dem Sinne haben, haben wir halt ein bisschen Geld zur Verfügung gehabt, was wir sonst in einen Übersetzer gesteckt hätten oder einem Autoren gegeben hätten. Und das haben wir dann einfach mal in Illustrationen umgesetzt. Und wenn man ganz viele NPC-Illustrationen machen will und ganz viele Szenenbilder machen will und ein paar Monster-Illustrationen machen will, dann könnte man natürlich irgendwelche Fantasiefiguren einfach sich ausdenken und die illustrieren, weil Steffens Beschreibungen der NPCs sind in Form ihrer Besonderheiten, ihres Verhaltens gut beschrieben, aber nicht, wie sie aussehen. Also war die Fantasie war da relativ offen gelassen. Ja, und anstelle, dass wir da irgendwelche Fantasiefiguren genommen haben, die wir uns aus den Fingern gesaugt haben, haben wir gesagt, hey, eigentlich ist das Ganze, dass es jetzt nach 30 Jahren endlich erscheint, eine Hommage, ein Liebesbeweis an die Rollenspielszene. Sowohl von Steffens Seite aus, wie auch von uns aus. Natürlich, Persönlichkeiten der Szene ist immer subjektiv. Wir haben Personen genommen, von denen wir meinen, dass sie gut bekannt sind. Und gut bekannt heißt natürlich auch wiedererkennbar. Also Persönlichkeiten, die auf Cons und auf der Messe rumlaufen, die man dort sieht, nicht irgendwelche Autoren von irgendwelchen Nischensystemen, die sonst keiner kennt, außer wenn man sich über dieses eine System unterhält. Und so sind Autoren dazu gekommen, Verlagsinhaber, ein paar Ladenbesitzer, ein paar Podcaster und Online-Blogger, paar Künstler und Autoren, ja, und natürlich auch einige von unseren Mythras-Fans, die außer uns niemand kennt, aber da haben wir gesagt, wer Mythras gut viele Jahre jetzt schon unterstützt und ein richtig guter Fan ist, kann auch mit ins Buch. Genau, an dem Buch kann man natürlich auch Spaß haben, wenn man da diese Schlussfolgerung nicht zieht, aber es ist ein kleiner Fun-Fact, der das Ganze nochmal so ein bisschen zu was Besonderem macht. Jeder, der das Buch kauft und von diese Personen überhaupt nicht kennt, für den sind es irgendwelche Gesichter, genauso als wenn wir uns welche ausgedacht hätten. Personen, die auf Cons gehen, auf Messen gehen und vielleicht passende Videos im Netz sehen von der ganzen Szene und die Gesichter wiedererkennen, für den ist es einfach ein Mehrwert. Aber es verliert niemand was dadurch, indem er die Leute nicht kennt. Okay, ihr merkt schon, wir haben sehr viel Spaß. Die Saga von Silber und Wahnsinn nach vielen Jahren der Vorbereitung jetzt endlich erhältlich, bald. Das heißt, das Teil ist gerade vom Drucker unterwegs, wird dann an die Unterstützer verschickt und wir werden es nächste Woche auf der Messe auf jeden Fall bei uns am Stand haben. Und nicht nur, dass wir das Produkt bei uns am Stand haben werden, sondern auch da haben wir noch ein kleines Highlight. Ich greife das jetzt mal so ein bisschen vorweg. Wir sind wieder auf der Messe. Wir bieten ein Produkt von Steffen Schütte an. Und wir bieten Steffen Schütte an. Sehr zu sagen. Genau, also wenn ihr auf der Messe in Essen sein werdet, dann kommt samstags von 14 bis 16 Uhr vorbei bei uns am Stand. Kauft euch die Saga von Silber und Wahnsinn und lasst sie euch direkt vom Autor signieren. Wir haben nämlich den Steffen gewinnen können für eine kleine Signierstunde oder genau zu sein für zwei kleine Signierstunden. Samstag 14 Uhr auf der Messe. Details dazu findet ihr aber auch in der Messe-App und auf unserer Website. Und Steffen wird natürlich auch gerne weitere von ihm verfasste Sachen signieren. Also wenn irgendwelche Cthulhu- oder Plüschbauern-Plunder-Sachen mitgebracht werden, wird er wahrscheinlich nicht Nein sagen. Wahrscheinlich nicht. Also ihr seht, wir haben uns da lange Mühe mitgegeben und hoffen, dass ihr so viel Spaß habt beim Lesen und Spielen, wie wir beim Machen. Okay, was haben wir denn noch in der Pipeline? Ja, zeitgleich war eigentlich die lange schon überfällige Buch Mythic Roam, Rollenspiel in der ewigen Stadt, war endlich fertig. Wir haben Mythic Roam ja eigentlich vernachlässigt. Wir haben Mythic Britain gemacht. Wir haben danach Mythic Roam wieder vernachlässigt und haben einfach stattdessen Mythic Konstantinopel gemacht. Wir hatten jetzt Mythic Babylon schon in der Mache. Auch da ist die Übersetzung hat schon angefangen. Aber Mythic Roam war schon zum Teil erledigt, aber wir haben es nicht rausgebracht. Ja, warum nicht? Weil in dem Mythic Roam Buch sind 100 Abenteuerideen, die ein Spielleiter relativ einfach zu vollen Abenteuern ausbauen kann, basierend auf dem Status und den Berufen und Fertigkeiten seiner Charaktere. Das ist relativ einfach zu machen, aber viele Spielleiter wollen auch einfach gerne ein Abenteuer direkt am Spieltisch haben. Das konnten wir für Mythic Roam nicht bieten, denn es gibt keins. Falsch. Denn es gab für die alte Version von Mythic Roam, die noch für Basic Roleplaying geschrieben war, gab es eine Abenteuersammlung mit 4 Abenteuern. Und wir konnten die Autoren und Zeichner des alten Heftes kontaktieren und ihr okay dafür bekommen, dass wir dieses übersetzen und von Basic Roleplaying auf Mythras konvertieren dürfen. Und das gab letztendlich den Ausschlag, dass wir Mythic Roam dann doch gemacht haben. Und es war jetzt fertig. Außer der letzten Korrekturlesung. Und auch dazu gab es bereits ein Crowdfunding? Ja, das Crowdfunding haben wir direkt im Anschluss an der Saga von Silber und Wahnsinn gemacht. Der letzte Tag des Crowdfundings der Saga von Silber und Wahnsinn war der erste Tag des Crowdfundings von Mythic Roam. Das war ein bisschen dreist von uns, dass man so zwei Crowdfundings im direkten Anschluss macht und vor allem ohne, dass man das erste ausliefern konnte, einfach das zweite von den Leuten schon mal machte, aber ich denke mal, in den letzten 5 Jahren und den Verein gibt es jetzt seit 5 Jahren, die 100-Questen-Gesellschaft, haben wir, glaube ich, bewiesen, dass wir das können und zuverlässig auch ausliefern. Also, dass wir kein Geld veruntreuen. Und Mythic Roam war einfach so weit und es wäre einfach schade, wenn es jetzt im November oder Dezember erschienen wäre, nach der Messe. Nein, wir wollten es jetzt unbedingt zur Messe. Okay, also Crowdfunding zu Mythic Rome nahtlos an das letzte und auch das ist bereits vom Drucker wieder zurück unterwegs, wird an die Unterstützer ausgeliefert und wir werden es auf der Messe an unserem Stand haben. Aber wir haben jetzt erstmal nur das Regelbuch. Das Abenteuer kommt irgendwie später, ne? Das Abenteuer kommt später. Die Übersetzung ist im Groben fertig. Es geht jetzt nochmal in die Feinheiten und dann muss es natürlich noch layoutet und korrigiert werden. Aber ich rechne so mit Jahreswechsel, denke ich mal, werden wir es wohl hinkriegen. Okay, das sind also die Sachen, die wir dieses Jahr haben werden. Wir haben Mythic Rome, wir haben zwei Bücher, die Saga von Silber und Wahnsinn und noch das Abenteuerheft, was in der gleichen Hintergrundwelt spielen wird. Damit werden wir auf der Messe auf jeden Fall ja einiges zu schauen, zu lesen und zu kaufen haben für die, die es interessiert. Wie geht's denn weiter? Ja, weil wir jetzt ja endlich dann auch sagen können, yay, beide Crowdfundings sind dann erfüllt. Scheuen wir uns nicht gleich das nächste Projekt auch wieder durchs Crowdfunding zu jagen. Denn wir haben jetzt ja mit Mythras das Fantasy-Rollenspiel mit W100. Wir haben mit M-Space das Science-Fiction-Rollenspiel mit W100. Und wir werden dann jetzt crowdfunden Destined, das Superhelden-Rollenspiel mit W100. Ebenfalls basierend auf Mythras, ein komplett eigenständiges Regelbuch, mit dem man Superhelden spielen kann, vom Street-Level bis hin zu kosmischen Wesen. Und ein Abenteuer in dem Hintergrund haben wir ja schon gebracht. Das war ja damals der Testballon von der Firma Design Mechanism, ob das Thema Superhelden überhaupt ankommt. Es wurde gut angenommen, es wurde ein komplettes Rollenspiel daraus gebaut. Und das ist verfügbar, wir haben es übersetzt und es ist zur Hälfte ungefähr layoutet. Das Restlayout und die Korrekturlesung fehlt noch. Crowdfunding findet ab dem Samstag nach der Spielmesse statt und wird 6 Wochen gehen, also relativ lang diesmal, bis zu dem Samstag nach dem Dreieichcon im November. Und es ist eine Auslieferung angedacht im März 2024. Also nicht super schnell, aber ich denke mal, das ist noch ein Zeitrahmen, mit dem alle Unterstützer leben können und mit dem, das wir als Herausgeber auch schaffen können. Okay, das heißt, das Crowdfunding startet jetzt im Oktober, Auslieferung im März. Das heißt, nächstes Jahr, ist das unsere erste Publikation für nächstes Jahr oder haben wir für nächstes Jahr noch mehr auf dem Schirm? Also es kommt ja Mythic Rome, Veni Vini Vici, das Abenteuer für Rom. Das wird jetzt um den Jahreswechsel fertig werden. Wenn wir Glück haben, wird es dann im Dezember oder Januar schon ausgeliefert. Wenn wir Pech haben, eben erst zusammen mit Destined. Ebenfalls in Arbeit ist, weil wir es nicht aus den Augen verlieren dürfen, ein M-Space-Abenteuer, nämlich ein Geschenk von Shamash. Das ist das einzige Science-Fiction-Abenteuer, was Design Mechanism selber herausgegeben hat und was nicht über ihren Lizenznehmer Frostbite gelaufen ist. Das befindet sich in Mache und wird, denke ich mal, auch zusammen mit Destined ausgeliefert werden. Und unser Freund Jakob Schmidt, der Autor des Abenteuers Die Gute Nadel, hat nachgelegt und hat ein weiteres Abenteuer fertiggestellt, was gerade illustriert wird und wo da noch ein Cover drauf muss. Und ich denke, dann werden wir das auch ungefähr um den Dreh rum rausgeben. Irgendwas zwischen Dezember und März. Also Destined haben wir, ein Geschenk von Shamash, Abenteuer für M-Space. Veni Vidi Vici, Abenteuer für Mythic Rome. Haben wir denn für andere Sachen noch was in Planung? Gerade die Neuheiten, die Design Mechanism rausgebracht hat, sind natürlich besonders interessant gewesen. Ein weiteres Regelheft namens Mythras Gruppierungen wird es auf Deutsch geben, also im Englischen Factions, Mythras Factions. Deutsche Begriff haben wir Gruppierungen gewählt. Und parallel dazu wird es ein weiteres Mythic Britain Band geben, nämlich Gwyneth, die Schande Britanniens. Das heißt, wenn beide etwas dickere Hefte werden, keine richtigen Wälzer, müssen zusammen erscheinen, weil Gwyneth Britanniens Schande auch auf die Mythras Gruppierungenregeln zugreift. Also wäre es ganz gut, wenn man das eine hat, dass man das andere auch hat. Das sind so die beiden Sachen, die wichtig sind für danach. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Das sind aber die nächsten, die in der Pipeline sind. Angedacht ist natürlich, unsere M-Space-Sachen weiter fortzuführen, also mit Frostbites Elevation-Kampagne würden wir gerne weitermachen. Es wird 2024 werden, aber ob das jetzt Mitte oder zur Messe oder sogar erst Dezember wird, ist noch völlig unklar. Okay, bei unseren geplanten Produkten orientieren wir uns ja stark an unserem Lizenzgeber The Design Mechanism. Gibt es da irgendwie noch Dinge, die jetzt in Bälde kommen werden, wo wir uns dann früher oder später auch einer deutschen Ausgabe annehmen werden? Ja, da sind jetzt drei Sachen, die jetzt kommen werden. Einmal natürlich wird es ein Abenteuer geben für Mystic Konstantinopel. Tritons Fluch, also The Curse of Triton im Original, soll jetzt bald erscheinen. Das würden wir natürlich so schnell wie möglich machen, weil unsere Mystic-Reihe liegt uns stark am Herzen. Und aufgrund der ganzen Kontroverse mit der Orc-Lizenz und den ganzen Open-Source-Lizenzen ist Design-Mechanism jetzt auch auf die Orc-Lizenz aufgesprungen und wird Mythras und Classic Fantasy unter die Orc-Lizenz stellen. Aber nicht die vollen Bücher, sondern von Mythras wird es eine abgespeckte Version geben. Ein neues Mythras-Imperativ. Deutlich umfangreicher als das bisherige Mythras-Imperativ. Aber gerade mal ein Viertel, sag ich mal, von dem Komplettregelbuch. So irgendwas zwischen 80 bis 100 Seiten munkelt man momentan so. Und wenn das rauskommt, ist der Inhalt davon, nicht das Layout, nicht die Illustrationen, sondern nur der Text davon, steht dann unter Org-Lizenz und ist dann frei verfügbar, falls jemand anders ein darauf basierendes Rollenspielbuch veröffentlichen möchte. Dasselbe gilt für Classic Fantasy. Classic Fantasy ist ja eine Ergänzung für Mythras. Classic Fantasy Imperativ wird eine Mischung aus beiden sein. Ein eigenständiges Classic Fantasy Rollenspiel basierend auf Mythras und auf Classic Fantasy. Also eine stark abgespeckte Mythras-Variante kombiniert mit einer stark abgespeckten Classic Fantasy-Variante in einem universellen, aber dafür eigenständigen Rollenspiel. Und wenn das draußen ist, wenn die beiden Bücher draußen sind, würden wir dann selbstverständlich auch gerne auf Deutsch machen. Das dürfte dann auch, wenn sie draußen sind, nicht so schwierig sein, da die Texte ja eigentlich übersetzt sind. Zumindest also, man muss sich keine Gedanken mehr über die Regelbegriffe und alles machen, weil die sind ja fest. Es ist ganz viel Cut-and-Paste-Arbeit und gucken, wo sich die Texte halt von den langen Versionen unterscheiden, um sie zusammenzubauen. Also es wird auch nicht ruckzuck gehen, aber wir sind dran und es wird nicht so viel Arbeit machen. Okay. Dann versuchen wir natürlich unsere Mythic-Reihe weiter aufzubauen. Also Mythic Babylon ist aufgrund der Veröffentlichung, also der geplanten Veröffentlichung von Mythic Britain Gwyneth und von dem Mythic Konstantinopel Abenteuer und dem Veni Vidi Vici erstmal ein bisschen natürlich nach hinten gerutscht, denn wichtiger ist es im Moment, Settings, die schon etabliert sind, mit Material zu versorgen, als ein neues Setting aufzumachen. Aber Mythic Babylon ist nur ein bisschen nach hinten verschoben worden und nicht eingestellt worden. Bloß wir müssen halt auch reagieren, wenn irgendwas Neues kommt, was uns wichtiger erscheint, dann wird das halt vorgeschoben. Und Mythic Babylon haben wir immer wieder erwähnt, dass wir es machen werden. Werden wir auch. Aber ich will mich da auf keinen Termin festlegen dafür. Gut, unser Podcast war nicht das Einzige, was in den letzten Monaten so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das andere Thema war unsere Website. Auch die haben wir mittlerweile ein bisschen umgebaut, beziehungsweise auch mehr im Hintergrund umgebaut. Die sieht zwar immer noch sehr ähnlich aus, wie sie immer aussah, läuft jetzt aber über eine andere Datenbank und ist Stand jetzt auch aktuell. Das heißt, auch da wurden nochmal Bilder nachgepflegt, die aktuellen Produkte nachgepflegt, die Neuerscheinungen nachgepflegt. Es gibt einen Hallenplan für die Messe und es gibt ganz wichtig unser aktuelles Verlagsprogramm zum Download auf unserer Website. Ich meine, es gibt es auch bei DriveThru, da kann man es auch bekommen, aber auch auf der Website. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Produkten, über die wir jetzt gesprochen haben, alles, was wir bisher so gemacht haben, was wir anbieten oder was geplant ist für die nähere Zukunft, findet ihr auch auf www.100questen.de. Zum Verlagsprogramm kann ich noch ganz kurz sagen, wir haben jetzt da drin eigentlich eine Seite zu viel gehabt, die wir nicht mit Material füllen konnten. Und da habe ich einfach eine Checkliste eingebaut, eine Auflistung aller unserer Produkte mit vorne einer kleinen Box, in der man abchecken konnte, abkreuzen kann, was man schon hat oder was man noch haben möchte. Da kam der Sammler in dir durch, ne? Ja, klar, das war so der aus der Not heraus geboren, das Ganze so zu machen. aber es hat anscheinend auch gut funktioniert, denn die Leute, die sich schon runtergeladen, bis jetzt habe ich schon von drei Seiten aus jetzt Lob dafür gekriegt, dass es ganz toll ist, dass man jetzt mal eine Übersicht hat, was es gibt und nicht durch so ein ganzes Heft durchblättern muss und auch nicht seine ganze Sammlung zu Hause im Regal durchgucken muss, sondern einfach alles kompakt auf einer Seite hat und dann weiß, was gibt es denn noch, weil häufig wird ja irgendwo mal ein Produkt übersehen, was man gerne hätte, oder es wird aus Versehen mal irgendwas vielleicht sogar doppelt gekauft, und mit so einer Checkliste kann man das dann gut abgleichen. Möchte der Herr Olli noch was über die Hand von Ilion sagen? Ach, das ist so ein deprimierendes Thema. Ja, also eine Sache, die wir planen, aber da tue ich mich noch schwerer mit, einen Veröffentlichungstermin zu nennen. Wir möchten gerne ein kleines Einsteigerabenteuer veröffentlichen, und bevor wir es veröffentlichen, müssen wir es leider selber schreiben. Die Idee hinter diesem Abenteuer ist, dass wir für Leute, die vielleicht Rollenspiel kennen, aber Mythras nicht kennen, ein Heft anbieten, kostenlos, was eine absolut reduziert, also wirklich nur die Grundregel, die Grundmechanik kurz erklärt, allerdings ein Abenteuer bietet, vorgefertigte Charaktere bietet, zwei, drei Karten bietet. Das ist so ein Komplettpaket, ist wie so ein Schnellstarter, den man kostenlos mitnehmen kann, um da mal zwei, drei Stunden zu spielen, um dabei die Regeln so ein bisschen kennenzulernen. So, das Ganze hat im Moment den Arbeitstitel Die Hand von Ilion. Wir haben auch einen groben Handlungsentwurf mal besprochen, und jetzt geht's darum, das Ding auszuarbeiten, zu schreiben und vielleicht so zwei, dreimal Test zu spielen. Im absoluten Idealfall erscheint das Ding kostenlos zum Gratis-Rollenspieltag 2024. Der ist üblicherweise irgendwann im März. Das ist also relativ sportlich, wobei wir sind auch nicht ganz bei Null. Wir haben natürlich schon angefangen, ein bisschen was zu schreiben, aber da wird noch sehr viel Detailarbeit nötig sein. Und ja, ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das auch ein kleines Heftchen, was fürs nächste Jahr grundsätzlich geplant ist und was zumindest bei mir im Moment, jetzt nachdem die Website wieder aktuell ist und ja, die Sachen, die im Crowdfunding jetzt schon gedruckt sind, neben den künftigen Korrekturlesungen auf jeden Fall bei mir die Prio hat. Ja, genau. Und es muss ja schließlich jeder auch was vom Verein zu tun haben, ne? Ja, haben wir. Das ist so. Man könnte jetzt erwähnen, dass ich der Einzige im Verein bin, der nebenbei noch 40 Stunden arbeiten geht. Ich kann noch kurz erwähnen, ich habe noch ein Geheimprojekt in Mache. Das wird sehr, sehr spektakulär und sehr, sehr toll. Kann ich gleich dazu sagen. Aber das ist noch komplett geheim, weil da hängen noch alle möglichen Faktoren dahinter, die ich nicht beeinflussen kann, wann das erscheinen wird. Da beschäftige ich mich auch so nebenbei mit. Das ist also keine komplette Priorität. Das könnte sein, dass das plötzlich einfach mal so vom Himmel fällt, irgendwo, wo es nicht angekündigt war, einfach zwischendurch mal erscheint. Es kann auch sein, dass sich das noch ewig hinzieht. Das werden wir sehen. Okay, das heißt, mit der Auslieferung der Produkte sind wir auf jeden Fall auf dem guten Weg und hervorragend gerüstet für die diesjährige Spiel. Die Spiel in Essen, die auch dieses Jahr wieder stattfinden wird, diesmal vom 5. bis zum 8. Oktober in den Messehallen. So, das Ganze unter neuer Leitung und mit einem neuen Hallenkonzept. Diesmal sind die Hallen, oder es wird zumindest versucht, die Hallen ein bisschen thematisch aufzuteilen. Das heißt, in der einen Halle gibt es mehr die Familienspiele, in der anderen mehr die Kenner- und Expertenspiele, in den einen die Zubehördinge und Spieleautoren, die man da treffen kann, die da ihre Prototypen anbieten. Und es wird auch wieder eine, wir nannten sie immer liebevoll unsere Nerd-Halle geben. Das heißt, es gibt eine Halle, wo sich hauptsächlich Rollenspiele, Sammelkartenspiele, Miniaturenspiele finden. Das ist die Halle 1. Die ist aber leider nicht ganz groß genug, um alle Nerd-Kram-Sachen-Aussteller aufzunehmen. Deswegen ist ein kleiner Teil davon in die Halle 2 mit rüber geschwappt. Und zu diesem Teil gehören auch wir. Das heißt, wenn ihr uns treffen wollt, und wir würden uns da sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr uns treffen wollt auf der Spiel, findet ihr uns dieses Jahr in Halle 2 an Stand 2A116. Und ich glaube, wir sind direkt neben Mario, ne? Genau, wir sind direkt neben dem Truant Verlag, dementsprechend zwei Rollenspielverlage nebeneinander. Das ist man wenigstens nicht völlig fehl am Platze, ne? Genau, und wir sind am Durchgang zu den Toiletten, also müsst ihr eh bei uns vorbei. Und wenn ihr schon da seid, könnt ihr auch guten Tag sagen. So, ja, dann freuen wir uns, wenn euch unsere Sachen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr auf der Messe seid, kommt vorbei, auf den Quatsch, auf den was auch immer. Wenn ihr Fragen habt, freuen wir uns, wenn ihr guten Tag sagt. Das war's für diese Folge mal wieder von uns. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss. und tschüss.